gemischten Schwimmunterricht befreit zu werden. Zur Begründung sagten die Richter, es habe keine Gründe gegeben, das Mädchen vom Schwimmunterricht zu befreien, denn an der Schule sei das Tragen eines sogenannten Burkinis möglich gewesen. Dabei handelt es sich um eine Art Ganzkörperbadeanzug, der den Bekleidungsvorschriften des Islam entspricht. Boris Becker darf seine Villa auf Mallorca behalten. Eigentlich sollte das Anwesen heute versteigert werden. Medienberichten zufolge wurde der Termin allerdings in letzter Minute abgesagt. Der Grund? Becker hat alle Schulden bei seinen Gläubigern beglichen. Nach einem schweren Autounfall schwebt Boris Vukcevic vom Fußball-Bundesligisten 1899 Hoffenheim in Lebensgefahr. Der gebürtige Kroate war auf einer Bundesstraße in Baden-Württemberg aus noch ungeklärter Ursache mit einem LKW zusammengestoßen. Der 22-Jährige erlitt lebensgefährliche Kopfverletzungen, wurde in eine Heidelberger Klinik gebracht und liegt derzeit im künstlichen Koma. Hitradio Ruhr. Einfach näher dran und besser unterwegs. Der Verkehrsservice. Präsentiert vom BTS Reisecenter in Lahr. Sie suchen Ihren Platz an der Sonne? Dann besuchen Sie uns im BTS Reisecenter. Direkt am Flughafen in Lahr. 3:07, hallo Autofahrer. Die Unfallstelle ist geräumt auf der A5 Basel Richtung Karlsruhe zwischen Lahr und Appenweier. Das heißt, die momentan noch 16 Kilometer Stau dürften sich hoffentlich möglichst bald auflösen. Da geht's bald wieder voran. Auf den Umleitungsstrecken aber auch nach wie vor Stau. Dann ein Stück weiter zwischen Appenweier und der Raststätte Renchtal. Ein Unfall, die linke Spur ist gesperrt und zwischen Heidelberg, Schwetzingen und Dossenheim nochmal 2 Kilometer Stau. Die Gegenrichtung A5 Karlsruhe Richtung Basel. Zwischen Bühl und Appenweier 7 Kilometer Stau und zwischen Freiburg Süd und Bad Krozingen eine Baustelle 2 Kilometer stockend. Außerdem A81 Singen Richtung Stuttgart zwischen Ehningen und Böblingen-Hulb 2 Kilometer stockend und B294 Freiburg Richtung Kinzigtal zwischen Oberwinden und Elzach ebenfalls Stau. Geblitzt wird in der Ortsdurchfahrt Hornberg in der 20er-Zone, in Oppenau in der Straßburger Straße aus einem Auto raus in der 30er-Zone und in der Ortsausfahrt Altenheim Richtung Schutterwald. Das war's von mir, ich bin Sven Steiner, sage Tschüss und wünsche Ihnen ein klasse Wochenende und jetzt geht's weiter mit Charlie 2000. Und jetzt die schlechten Nachrichten. Ja! Und hier ist er, euer Donnerhammer, eure echt ätzende Röhre. Darf ich vorstellen, Charlie? Oh, Mamma mia. Charlie, nur noch 2 Sekunden. Jetzt geht's los. Mona Lisa. Jetzt geht's los. Oh, du Lasagne. Charlie, es geht los. 1, 2, 3, woo! 5, 4, 3, 2, 1. Schaut das Radio an, Charlie ist dran. Immer wieder, der macht den besten Sound, Charlie 2000, wer ist so gut gelaunt, sagt das Ganze. Was ist hier los? Radio Ohr. Ein hochfrequenter Albtraum. Einfach näher dran. Einfach näher dran. Läuft doch prima. Put your hands up in the club, just broke up, doing my own thing.

going. It's on the fast all night, you know it. All aboard the time, facilitating. Hurry up, don't get me waiting. On the tip, the party just rocking. The girls screaming, the boys are clocking. What's up, my man? What's up, ladies? Get together, rock it till the crazy times come. To be a smooth boy, get into it. What is it? The good boy said you heard it. Do it, felt good. Don't deny, cause you know it's true. Yes, each and every time I keep wondering. Been too long, but the new one's coming. Now it's here, and it's up to you. It's a perfect record, don't lie about it, not a second. It's their opinion, you heard it, the rhythm that moves to the sound right now, coming in. Body and soul are far from the process. Get into it, so never stop this. People clap your hands to what I'm doing. People take a chance to just do it. In a dance stretch and I live in, taking everything but I'm giving. D-O-M-Y in the place that pays it. You're the buddy and I'm making. 30 B's up to you to do it. Just dance, come on, get into it. Heute haben wir wieder jede Menge Vorratschwärmer, Mashups ohne Ende, 90er, 80er Spezial und ein bisschen Oktoberfest. So Leute, schön, endlich wieder Wochenende, alle am Start. Hundebinge! Gemerkt, er ist wieder da, Al Bundy, seines Zeichens größter Damenschuhverkäufer aller Zeiten. Er macht wieder hier in der Technik rum. Al, Finger weg! Because we don't care tonight. Is the end. They think that's God's plan. Yeah. Explosion for waters, hurricanes. We don't care. We're still the off the chain. We make a stand. Never give up. Nobody can stop. Let's rock and drop. So move to the top. That's how we roll. Don't mind. Just keep on go. If the world would end tomorrow, listen to the song that changed sorrow into joy. The breaking point. I wanna hear you make some noise. Tonight is the night to feel free. Yeah, what's gonna happen? We will be positive and full of energy. 2012, just follow me. Oh. Super, mein Candice. Also, Al, Finger weg hier. Meine Herren, das geht schon richtig los hier. Weißt du, was heute für ein Tag ist? Schuhverkäufertag oder sowas? Ach, bitte nicht. Oh Gott, ich hasse meinen Job. Radio playing all the hits you want to hear. Back City. I thought you were calling the hits, the hits, the hits, the hits. Playing all the hits. Infamous Radio. Fantasy Sounds Entertainment. Thank you. Michael Jackson und Daft Punk. Superstar. Und hier eine Blitzwarnung. Der Bundesgesundheitsminister warnt. Vorsicht, diese Sendung macht sich Showtime. Soulmates. Talk to me, girl. Gleich los. Auf der Krankenkasse trifft die Nachbarin ihre Nachbarin. Was machen Sie denn hier? Ich gebe den Krankenschein von meinem Mann ab, sagt sie. Und Sie? Ja, ich lasse meinem Mann seinen verlängern. Ach, sowas? Das machen die auch hier? Genau. Ja, Forever Young. Haben wir noch einen in der doofen Witzige? Natürlich, ganz klar, nach Schwämmer. Und zwar ein Gastrowitz. Kommt ein Gast in ein Lokal, fragt der Ober, was hätten Sie denn gern? Darauf der Gast, einen Ochsenschwanz und drei Eier. Da meint der Ober, das hätten wir auch gern. Freundlich, ja? Ja, der Herr Schmrau ist hinten in diesem Lokal. An einem anderen Tag setzt sich ein anderer Gast an den Tisch und fragt den Ober, was soll denn die Klopapierrolle neben mein Besteck hier da? Antwortet der Ober, ja, für die einen ist es Klopapier, für die anderen das die längste Serviette der Welt. Ja, ja. Noch steiler. So, das war der erste Wurf hier. Und da gibt's noch eine Steigerung später. Das ist der Power ins Wochenende. Und ich hatte gesagt, Oktoberfest Spezial. Super, ja. Time is precious, I look at my Cartier out of control. Just like my mind, where I'm going, the women, the shorties know nothing but clothes. No stopping on my Pirelli's on. Unlike my jewelry, that's always on. I know the storm is coming, my pockets keep telling me it's gonna shower. Call up my homies, that's on, and popping the night, cause it's meant to be ours. We keep a fadeaway shot, cause we ballin', it's passing up the drone every hour. No, mama, I owe you just like the vowels. Tell you the truth with all that goodie power. Excellente journée pour un exorcisme.

da da da da da. Hey! Codex Club in Aachen. Connection complete. Morgen Samstag Massengeburtstag. Also alle Vierteljahre. Und zwar diesen Samstag morgen sind alle Geburtstagskinder dran. Juli, August, September geborenen. Die erhalten 25 Euro Freiverzehr. Juli, August, September geborene erhalten 25 Euro Freiverzehr. Diese Aktion gilt bis 1 Uhr. Ausweis nicht vergessen. Codex Club in Aachen. U18 bekommen 15 Euro Freiverzehr. U18, 15, ja. Okay, da ist noch der Dienstag. Da ist nämlich ein Feiertag. Kommende Woche ist ein Feiertag. Und zwar ist da am Mittwoch darauf Tag der Deutschen Einheit. Und deswegen ist es interessant, wenn ihr irgendwas mitbringt, was schwarz-rot-gold ist, ja? Da bekommt ihr pro Teil 5 Euro Freiverzehr. Maximal aber 3 Teile. Die Aktion gilt bis 1 Uhr. Alles, was schwarz-rot-gold ist, am Dienstag je 5 Euro Freiverzehr. Ja, super! Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow! Wow. Na, was machst du denn hier? Ich sitze hier und warte auf den Charlie. Wir sitzen hier und warten auf den Charlie. Wenn jetzt die Tür aufgeht, ist das der Charlie. Die Tür geht auf. Wer kommt herein? Das darf doch nicht wahr sein, das doch. Matthias Reim! Ich hab geträumt von dir. Aber ich sitze hier und wart nur auf den Charlie. Die Tür geht auf, ist Charlies Frau. Er liegt zu Haus, wie immer blau, oh so blau. Aber ich sitze hier und warte auf den Charlie. Sind wir auch geblieben beim Disco Charlie? Lass doch mal den Charlie rennen. Hey, eine Macht mit Charlie, denn Charlie kann nicht zahlen. Wieder einmal Ärger in seinem Portemonnaie. Charlie kann nicht zahlen, denn Charlie, der ist pleite. Eine Macht mit Charlie, denn Charlie, der ist blank. Schlimmste Name, den ich je gehört habe. Oh nein! Der Mann ist unmusikalisch, hat keine Manieren und bei Frauen nichts als Pech. Okay. Ist doch krass, ne? Oh Gott. Den nicht bitte. Opa in Gangnam Style. Gangnam Style. Opern Gangnam Style. Oh, Opern Gangnam Style. Oh! Oh, da ist wieder alles drin, ne? Aber auch der Gangnam, das ist ja der eine Typ aus Korea, der so einen ihren Tanz aufführt und ganz dick im Kommen ist. Also, das mit dem Gangnam, das ist eine Pflicht für jeden DJ. Ganz klar. Ja, danke. Gangnam Style. Gangnam Style. Oh, oh, oh, oh. Oppa Gangnam Style. Gangnam Style. Oh, oh, oh, oh. Oppa Gangnam Style. Ja, 2:20 Uhr. Willkommen, Nachtschwärmer. Hallo, El, begrüß mal die Leute. Es ist Zeit für den Bandi-Schlachtruf. Oh, man kann am Start.

Ja, konnte man raushören? Tiesto, Shakira. Heider Weh, soll auch noch drin gewesen sein. Wir haben gleich 20 Uhr und 6 Minuten. Ich habe wieder Diskussionen ohne Ende hier mit den Bandis. Es geht wieder ums Geld natürlich. Wir sind pleite, das weißt du. Ja, das weiß ich. Aber das ist mir egal. Wir sind pleite und du bist blöd. Ja, ja, okay. Ja, was sagt deine Frau dazu? Ich wüsste da etwas, das ganz kostenlos ist. Wir entstauben den guten alten Schniepel etwas und bringen ihn rüber auf einen kleinen Besuch. Sex Al. You just put the needle on a really unique record album. Here is a complete disc jockey show with all the modern pace of today's exciting radio. Macht euch jetzt bereit für die volle Ladung Power. Yo. 1, 2, 3, 4, wop, ba, do, wop, wop, ba, boom. Yo. Is yesterday. You can care all you want. Everybody does, yeah, that's okay, yeah. So slide over here and give me a moment. You know this awesome law. I've got to let you know. I've got to let you know. Habt das alle gekannt? Huey Lewis, Lips and Coffee, Wethead, Way Parker, Ghostbusters, ne? Und so weiter. Und ich grüße alle, die noch Jobs haben, noch arbeiten müssen und nebenher Radio hören. Ja, mein Freund hat auch einen Job, aber es freut ihn gar nicht. Das wäre gar kein übler Job, wenn diese lästige Kundschaft nicht wäre. Ja, ja. Laut, gewaltig. Ich mag es, wenn es wehtut. Gruselig. Abgedreht. Aber vor allem phänomenal. Hier bekommt ihr das volle Programm. Jetzt lassen wir es krachen. Ja!

Riders on the Storm, ja. Riders on the Storm. The Doors, hey, super. Wir bleiben in den Krankenhäusern. Der Arzt zum Patienten: Leider kann ich die Ursache Ihrer Krankheit nicht finden. Aber vielleicht liegt es im Alkohol. Der Patient: Gut, dann komme ich wieder, wenn Sie nüchtern sind. Der Mann beim Frauenarzt: Haben Sie meiner Frau die Spirale eingesetzt? Ja, wieso? Dann sehen Sie mal zu, wie Sie das Ding wieder runterkriegen. Dankeschön. Das reicht. Ich sag nur eins: Hallo, Nacktschwärmer. Ja, ist schon gut, so gut war er auch nicht. Ja, das ist das Grauen der Woche in der Nachtschwärmer. Screen und so weiter. 20.34 Uhr live. Wir brechen keine Regeln, wir erfinden sie, während wir senden. Sag deiner Mama und sag auch deine Pa, seid ihr alle da? Also viel Spaß. Would you give up or try again if I hesitate to let you in? Now would you be yourself or play a role? Tell all the boys or keep it low. If I say no, would you turn away or play me off, or would you stay up? And if you push it, don't succeed. Don't let yourself off and try again. You can dust it off and try again, try again. Cause if you push it, don't succeed. You can dust it off and try again. Dust yourself off and try again. Machen wir noch tatsächlich ein bisschen Hip-Hop, ha? Ja, aber das ist ein kleines Spezial. Timberland, Asher, Lil Jon, Ludacris. Haben wir noch eine Zugabe? 1, 2, 3. Make that party bounce, bounce, bounce. That party bounce, bounce, bounce. In Timberlake und Nelly. Showtime! Let's get out! Yeah, party! Who's got to move it, move it, move it? It's my life. Rhythm, you can feel it, people feel it. Rhythm as I dance.

und ich habe deinen Beziehungsstatus geändert. Konnte Steffi eh nie leiden. Sei nicht traurig, mein Großer, dafür habe ich eine gute Freundin von dir geaddet. Deine Klassenlehrerin. Mit Radio erreichen Sie immer die Richtigen. Radio geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Heute Abend, Codex Club in Aachen. Connection complete. Heute Abend geht's wieder rund. Nachtschwimmer immer Donnerstag, Freitag, Samstag ist das Codex geöffnet ab 22 Uhr. Heute heißt es, fünf Freunde müsst ihr sein oder sollt ihr sein. Das wäre nämlich sehr von Vorteil, weil jede Fünfergruppe, die vor 24 Uhr zusammen Eintritt bezahlt, bekommt 50 Euro Freiverzehr. Heute Freitag. Was sagt ihr dazu? Ja, super. Codex Club in Aachen. Wow. Morgen Samstag, alle Vierteljahre Massengeburtstag. Jetzt sind dran Juli, August, September Geborene. Wer da Geburtstag hatte, erhält oder hat 25 Euro Freiverzehr. Das ist doch ein Wort, oder? Also nochmal. Wer Juli, August, September Geburtstag hatte, bekommt 25 Euro. Ich muss doch richtig gut ablesen. 25 Euro Freiverzehr. Ja, genau. Und die Aktion gilt bis 1 Uhr, weil wer nach 1 Uhr kommt, guckt in die Röhre. Ausweis nicht vergessen. Steht hier ganz dick und fett dran. U18 Geburtstagskinder bekommen 15 Euro Freiverzehr. Genau, Nachtschwärmer. Wir wollen feiern. Codex Club in Aachen. Dann ist da der Dienstag. Da ist auch geöffnet extra, weil Mittwoch Feiertag ist. Da ist nämlich Tag der Deutschen Einheit. Und das ist das Thema an diesem Abend auch. Wer irgendein Deutschlandteil mitbringt, schwarz, rot, gold, egal was es ist, bekommt 5 Euro je Stück, aber maximal nur 3. Die Aktion geht bis 1 Uhr. Also, es zählt alles, was schwarz, rot, gold ist. Am Dienstag in Aachen im Codex. Warsteiner bis 24 Uhr 1 Euro. Sonderangebot, ja. Alles klar, Dankeschön. Codex Club in Aachen. Connection complete. Mehr unter codex-club.de. Da könnt ihr auch Lounges vorbestellen und so weiter. So, 20.53 Uhr. Jetzt geht's hier weiter. Attacke! Was hat der gesagt? Alles Kacke oder sowas. Body. Ja, mein lieber Freund L, größter Damenschuhverkäufer aller Zeiten, wie geht's dir? Geht's dir heute gut, hä? Und Sie? Ehrlich? Radio playing all the hits you want to hear. Back City. The hits. Playing all the hits. English Radio. Fantasy Sound Entertainment. I promised I'll wait for you. The midnight hour. I know you'll shine on through. I promise myself. I promise the world to you. I gave you flowers. You made my dreams come true. Na, wem gefällt diese Version? Nicht schlecht, ne? Nick Cayman, I promise myself. Dankeschön an den Carsten Schneider aus Hessen. Oh, aus Hesse. Er hört immer zu, Stammherrer Carsten und Klaus Schneider aus dem schönen Hessenland. Händel oder Rendel, die kannst du hier lesen. Ich grüße euch ins Hessenland. aber auch im Schwabenland und überall hin ins Elsass, die zuhören. Als großen Vorteil finde ich, dass in meiner Sendung keine Nachrichten sind. Hä? Das ist es. So komme ich in die Schuhnachrichten. Ach, ja. Schuhnachrichten haben wir schon gar nicht. Nein, nicht die Nachrichten. Ah. Schuhnachrichten. Ach, was? Schuhnachrichten ist das offizielle Mitteilungsblatt der gesamten Schuhbranche. Ja. Und das Tittenmagazin. Oh, das ist wieder unmöglich, ja. Disco Dancing Grace. Und quatscht und quatscht und quatscht. Dann zockt der Mob, da steppt der Bär, da wird abgerockt, bis der Ohrschmalz brodelt. Party Time! She work it on, she work the ball, she break it down, she take it home, she's fine as hell, she's about to go. Do the thing right on the floor, and on and on she make it. Look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her? Crazy faces. You're so much more than you used to. Knows just how to move to seduce you. She's gonna do the right thing, touch the right spot, dance in your lap, too ready to pop. She's always ready when you want it. She want it like an info, the info. Show you where to meet her on the late nights and daylight. Club jumping if you want a good time. Ja, das war mal ein Nummer 1 Hit. Eric Price. Und das ist ein kleiner Remix davon. 21:08. Hallo Nachtschwärmer. Hier geht wieder der Punk ab in Offenburg, das Weinfest. Überall geht was. Aber bei einem geht nichts. Bei auch. Ich sag's euch auch gleich warum, beziehungsweise ich lasse euch hören. Ich will Sex. Nein, Peggy, da geht nichts. Ja, ja, du bist halt ein Loser, da kann man nichts machen. Was hältst du davon, wenn ich dir ein Schild um den Hals hänge? Ich bin ein Langweiler. Bitteschön, hier ist mein Hals, häng's um. Ja? Okay, ja. Ganz wie in alten Tagen. Ja, bevor es Musik gab. Ja, ja. 5, 4, 3, 2, 1. Now we come to the payoff. Also jetzt reicht's. Dieser Wahnsinn muss aufhören. Nein, im Gegenteil. Oktoberfest Spezial. Ja.

erhalten 25 Euro Freiverzehr. Es gilt bis 1 Uhr. Wer nach 1 Uhr kommt, hat nichts mehr. Ausweis nicht vergessen, bitte. Und wer unter 18 ist, bekommt 15 Euro Freiverzehr. Mehr Infos unter codex-club.de. Wow! Codex Club in Aachen. Und dann ist da noch der Dienstag, der kommende. Weil Mittwoch Feiertag ist, Tag der Deutschen Einheit. Und zwar, da ist folgendes Angebot angesagt. Pro-Deutschland-Teil. Wenn ihr also ein Deutschland-Teil bringt, schwarz, rot, gold, sei es als was auch immer es ist, Socken, BHs oder ich weiß nicht, was es alles gibt. Also, wenn ihr da ein Teil mitbringt, bekommt ihr je 5 Euro Freiverzehr. Allerdings maximal nur 3 Stück werden ausbezahlt. Bis 1 Uhr gilt diese Aktion. Also alles, was schwarz, rot, gold ist nach Tremor. Von Warsteiner bis 24 Uhr nur 1 Euro als Angebot. Mann, ist das geil. Ja, wir wollen feiern. Der Charlie pur, die Leute sind drauf und sie drehen das Radio auf. Charlie spielt die größten Hits. Die Party steigt und alle hören zu. Charlie gibt so leicht keine Ruhe, denn er will Spaß. Er will einfach nur Spaß. Und die Leute schreien Wahnsinn. Warum schickst du mich in die Hölle? Eiskalt lässt du meine Seele erfrieren. Das ist Wahnsinn. Du spielst mit meinen Gefühlen. Und Charlies Show ist lange noch nicht Müll. Denn Charlie weiß, was er will. Ja, ganz allein. Guten Tag, sein Name ist Null. Null, Null, nix. Ganz recht, der tierisch abgedrehte Extraordinär. Charlie 2000. Charlie 2000. Er ist der unmusikalischste seiner Art. Seine selbstgemachten Gesangsbücher will niemand haben. Doch er gibt niemals auf. Mein kleiner grüner Kaktus! Vergessen Sie alles, was Sie bisher über Horror wussten. Thank you. Schauen wir mal in die Mails rein. Nach schon mal ein Daniel Wächter. Ich grüße Alex Palmer aus Muckensturm. Das ist bei Rastatt. Sascha aus Mörsch und die beste Gulaschköchin. Mein Schatz, du machst noch richtig Dampfradio. Meint das mich? Daniel Wächter aus Karlsruhe. Durlach. Hallo Karlsruhe. Und da ist ein ganz langes Mail vom Rappenecker Christian. Ich sehe gar nicht, wo er herkommt. Er findet es gigantisch, dass ich wieder am Radio zu hören bin. Früher hat er schon immer zugehört. Ach super, er war früher auf meinen Discos. Baggersee Nonnenweiher, aha. Er möchte Mr. Wayne. Oh, da haben wir eine Spezialversion für dich, ja? Gruß Christian, hallo! Super, Safri Duo und Shakira. I feel nice. I sugar. Will I get in and get on my tracks? Do you plan to hit home? Take a long ride on my motorbike until I'm ready. Ready, ready. Raise a little thing all over. Queen und James Brown. Die doofe Witze-Ecke. Schau mal, jetzt bringe ich nur eine doofe Witze-Ecke, weil die geht ein bisschen länger. Aufgepasst! Ihr kennt ja alle die Geissens, hä? Ja? Carmen und Robert. Ach komm. Ich mach mal einen Erinnerungscheck. Robert! Robert! Genau, die da. TV bekannt ohne Ende. Und da ging es um Folgendes. Die Carmen, die Frau von Robert, hatte ein Problem. Was allerdings vielleicht 10.000 Frauen einmal haben. Auf jeden Fall hatte sie das Problem. Das hat sie gestört und das wollte sie wegmachen lassen. Sie hatte nämlich übergroße Schamlippen. Ja, tut mir leid, es kommt vor. Auf jeden Fall ist sie zu einem Professor erster Klasse, wie sich's für Millionäre gehört. Und er hat ihr ja versprochen, dass er das in einer Nacht wegmacht. Und nächsten Tag ist sie geheilt oder sind die entfernt. Dann hat sie aber ausgemacht mit ihm, dass sie ja bekannt ist wie ein bunter Hund, mit einem anderen Namen reingeht und kein Mensch darf das wissen. Alles klar, am nächsten Morgen wacht sie auf, geht es soweit gut, sie guckt im Zimmer rum, es sind da mindestens 80 bis 100 Blumensträuße. Oh, ja was denn? Sie war der Meinung, das ist alles hier diskret. Dann hat sie erstmal gerufen. Robert! Robert war nicht da, weil das hat er ausgenützt und hat erstmal mit der Nanny was gemacht. Dann hat sie den Professor gerufen. Der hat ihr erklärt, ja, das tut mir leid. Das hat ein Mann mitbekommen, weil der ist ja ein Profiteur von der ganzen Geschichte. Jetzt lesen Sie mal das Kärtchen, Frau Geissen, was da steht. Da stand dann, liebe Carmen, ich wünsche dir gute Besserung und wünsche dir alles Gute. Und vielen Dank, ich habe jetzt zwei neue Ohren. Gruß, Niki Lauda. Das ist zu viel. Oh!

Nach meiner Sendung, kurz nach 23 Uhr, übrigens ja die Live-Übertragung direkt aus dem Club. Das geht an, yay! Codex Club in Aachen. Morgen Samstag, nassen Geburtstag. Alle Geburtstagskinder des Monats. Juli, August, September. Ausweis mitbringen, ja, dass man das kontrollieren kann. Erhalten 25 Euro, ich wiederhole, 25 Euro Freiverzehr. Die Aktion bis 1 Uhr ist sie gültig. U18 bekommen 15 Euro Freiverzehr. Ja, wird mir stinken, aber ist so. Okay. Codex Club in Aachen. Connection complete. Connection complete, dann kommt nämlich da der Dienstag, extra Öffnungstag, Dienstag 2.10. Yeah. Weil Mittwoch ist nämlich Feiertag. Und da ist nämlich Tag der Deutschen Einheit und da ist das Thema Schwarz-Rot-Gold. Wer irgendwas mitbringt, was Schwarz-Rot-Gold ist, bekommt je 5 Euro Freiverzehr. Yeah. Bis 1 Uhr ist das gültig, aber maximal nur 3 Teile. Warsteiner bis 24 Uhr 1 Euro als Angebot. Ja, im Codex geht was ab, Nachtschwärmer. Codex Club in Aachen. Wow. Alles klar. Im Galopp durch die Hölle. Und im Gesicht ein paar Kratzer. Wie geht's dir? Du bist auf Sendung. Willkommen beim Charlie 2000. Aha. Charlie 2000. Aha. Charlie 2000. Aha. Charlie 2000. So, das hört gleich jeder, das weiß ja, das ist Metallica, ja? Und jetzt ist da Queen mit drin. Hört mal zu. Wahnsinn, ne? Yeah. Heavy Metal. Yeah. Auftritt ist nicht aufzuhalten. Größer, besser, packender. Also der da. Nein, der da. Radio! Einfach nur. Inside your trunk. I'ma get you drunk. Get you love drunk off my hump. My hump, my hump. My hump, my hump, my hump. My hump, my hump, my hump. My lovely little lump. Check it out. I drop these brothers crazy. I do it on the daily. They treat me really nicely. They buy me all these ices. Dolce and Gabbana. Fendi and Madonna. Karen, baby, Sharon. All their money got me wearing fly. Gerber, I ain't asking. They say they love my ass. And seven jeans to religion. I say no, but they keep giving. So I keep on taking. Was haben wir dazu? Black Eyed Peas und DJ Ötzi. Put your hands up in the air. Put your hands up in the air. Put your hands up in the air. Das wurde aber auch allerhöchste Zeit, dass du das beste Radio hörst. Und wehe, du schaltest um. kurz nach 22 Uhr. Knallhart. Das ist der heißeste Start ins Wochenende. Wir katapultieren dich in die Freitagnacht. Danach braucht ihr nur noch Ruhe. Action zwischen Himmel und Hölle. Der heißeste Start ins Wochenende. Heute. Nadine und Dasaro und Inga Jogin Jodja. Kopi Hanjane, Joyur Adam, Pumpjog Innen Jodja. Bami Omia, Shimjangi, Dugawajin und Jodja. Gurun Ban, John Innen Jodja. Nana Sano, eh. Nadine und Noma, Kup Dasaro und Kursano, eh. Kopi Shikido, Jane, Wonshot, Derin Sano, eh. Gangnam. Das ist der Überhammer. Das ist ganz dick im Kommen, Nachtschwärmer. Das ist ein Typ aus Korea. Ja. Hier ist Ihr Radiopsychiater. Nicht schon wieder. Moment, was? Sie haben richtig gewählt. Hier ist das Amt für ausgelassene Lebensfreude. Tonight's entertainment is being brought to you by a DJ who is more than the proverbial newt. Das ist ja unglaublich. Also das Allerschönste, was wir so tun können, ist tanzen. Tanzen. Give me a funky ass bass line. Okay. Hey, Mr. DJ, where are you? I'm coming. Okay. All right, our next record, you be a disc jockey. Disc jockey. Disc jockey. Es kann nur einen geben. In the mix. Bass line. In the Night ist nochmal ein Fox-Titel aus alten Tagen von Silent Circle. Und der liebe Mike aus Schutterwald hat den geremixt.

möglich machen könnt, bekommt ihr 50, also die ganze Clique, 50 Euro Freiverzehr. Heute, ja, super. Also vor 24 Uhr eintreffen bitte. Telefoniert rum, guckt, dass ihr 5 Leute zusammen bekommt. Das dürfte kein Problem sein. Da. Codex Club in Aachen. Connection complete. Morgen Samstag, Massengeburtstag, alle Vierteljahre einmal. Und die diesen Samstag sind dran. Juli, August, September Geborene. Die erhalten nämlich 25 Euro Freiverzehr, Ausweis mitbringen. Ich wiederhole, falls das niemand glauben will. Juli, August, September Geborene erhalten 25 Euro Freiverzehr. Ab 18. Wer unter 18 ist, bekommt nur 15 Euro. Haha! Codex Club in Aachen. Dann ist ja noch der Dienstag, extra Öffnungstag, Dienstag 2.10., Tag vor Feiertag. Da ist der Tag der Deutschen Einheit am Mittwoch und deswegen ist das so, dass wer was Schwarz-Rot-Goldenes mitbringt, egal ob es ein Schal ist, Feuerzeug oder was auch immer, bekommt je 5 Euro Freiverzehr. Aber maximal nur 3 Stück, hey! Und die Aktion geht bis 1 Uhr. Warsteiner bis 24 Uhr auch 1 Euro. Also, wo liegt das Problem? Das ist doch ein super Angebot nach Drummer. Während die Zeit schreitet voran, 22.20 Uhr. Nach 23 Uhr kommt ja die Live-Übertragung direkt über Hitradio aus dem Codex. Connection complete. Wow. Heute gibt's mal wieder diese Wahnsinnshow. Charlie ist halt wieder im Radio. Oh, Charlie 2000. Der Lauschenliebe klappt nach jedem Ton. Charlie ist halt wieder mal am Mikrofon. Houston, wir haben ein Problem. Sie haben alle ein Problem. Und was ist mit dem Radiomoderator, der völlig durchdreht? Sag ich doch die ganze Zeit. Ja, dreh das Radio auf. tell me what you wanna hear. Damn, yes you can. Trouble with your man, I'ma pump my truck. You ain't seen no chicks like mine. You ain't seen no flicks like mine. Gonna make ya next to the subwoofers and my 6x9. Tell me if it's new or old. Tell me if it's hot or cold. Let me know if it's black and bold. They ludicrous 6 million souls. See, I ain't got no time for games. And I ain't got no time for lame. How you loving my southern slang? Ooh, E, wada wada big bang. Jetzt kommt der grelle Wahnsinn. Wer stinkt hier nach Knoblauch? Charlie. Wahrscheinlich nicht von dieser Welt. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Ja, ich bin gerade im Rockfieber nach Schwärmer. We'll be right back. Wahnsinn, ja? Metallica, Lady Gaga, Beyoncé. Und das ging unter anderem an die Claudia Johann nach Durmersheim. Das ist bei Rastatt nach Tremmer. 10 Mädels aus Durmersheim sind da irgendwie zusammen. Ja, wow. Ja, da wollte ich jetzt sein als Hahn im Korb. Ha! Ja! Die wollen mehr Action, die wollen, dass die Post abgeht, die wollen die ganz große Show. Die Extra-Portion Action. Blockbuster. Let's go. So, der letzte Wurf der doofen Witze-Ecke. Ich habe ihn auch vom letzten Witz noch gar nicht erholt. Von der Carmen Geisen. Der kennt sie ja noch. Das hat sie ja gerufen ohne Ende, ja? Carmen! Robert! Robert! Robert! Robert! Ja, ja. Okay.

kannst du selbst sein, dir etwas Gutes tun, ankommen und innehalten. Lass dich erobern von der Ursprünglichkeit und Reinheit der Natur. Mila, das Blütenbeeren-Pflanzensaftgetränk. Eine Weltneuheit, die Frauen bei ihrer aktiven Lebensgestaltung unterstützt. Minze zur Entspannung, Grüntee für neue Impulse, Zitronengras für innere Stärke. Mila, für ein neues Ich. Ab sofort in ihrem Edeka-Markt. Mehr unter mila-woman.de. Sven, du hast dein Handy vergessen und da habe ich deinen Status gelesen. Hier spricht dein Vater. Weißt du, der alte Sack, der Facebook nie raffen wird. Ich habe mal über deinen Account Kinderfotos von dir hochgeladen. Findest du im Album Held in Blümchenstrumpfhosen. Du bist jetzt Gründer der Gruppe Sei ein Mann und weine laut, dir gefallen Katzenbabys und du spielst Mein kleiner Ponyhof. Und ich habe deinen Beziehungsstatus geändert. Konnte Steffi eh nie leiden. Sei nicht traurig, mein Großer, dafür habe ich eine gute Freundin von dir geaddet. Deine Klassenlehrerin. Mit Radio erreichen Sie immer die Richtigen. Radio geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Ah, mein Bein, verdammt! Wir können Ihnen nicht helfen, wenn wir nicht wissen, wo Sie sind. Setzen Sie auf Sicherheit mit dem DRK-Mobilnotrufservice des Roten Kreuzes. Ihre persönliche Sicherheit für den Notfall dank moderner GPS-Ortung. Als Freizeitsportler, Alleinstehender oder weil Sie gesundheitliche Probleme haben. Das gute Gefühl für Sie und Ihre Angehörigen. DRK-Mobilnotrufservice. Sicherheit und Freiheit rund um die Uhr. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Roten Kreuz vor Ort. Heute Abend Codex Club in Aachen. Connection complete. So, jetzt bringe ich zum letzten Mal in meiner Sendung. Heute Freitag im Codex. 11:55 heißt die Aktion. 5 Freunde müsst ihr sein. Und wenn ihr zusammen vor 24 Uhr Eintritt bezahlt, bekommt ihr 50 Euro Freiverzehr. Die ganze Clique, hä? Geil, super. Da, da, da, da. Ja, das ist ja wirklich echt stark. Codex Club in Aachen. Morgen Samstag. Massengeburtstag. Das kommt alle Vierteljahre im Codex. Juli, August, September Geborene, die da Geburtstag hatten, erhalten 25 Euro Freiverzehr. Dazu ist der Ausweis nötig. Bis 1 Uhr könnt ihr da abräumen, Nachtschwärmer. Morgen Samstag, ja? U18 bekommen nur 15 Euro. Ja, das reicht für euch. Genau. Codex Club in Aachen. Da kommt der Dienstag dran, weil Mittwoch Feiertag ist. Wow! Und zwar Tag der Deutschen Einheit und das ist das Thema. Yeah! Wer ein Deutschlandteil mitbringt mit Schwarz-Rot-Gold-Farben, sei es eine Fahne oder was auch immer, bekommt ihr je 5 Euro. Je Stück 5 Euro, aber maximal nur 3 Stück, ja? Bis 1 Uhr geht die Aktion. Die gilt bis 1 Uhr aber. Also, ihr wisst Bescheid, alles Schwarz-Rot-Goldene ist erwünscht. Ja, super. Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Wow! Alles klar. Und Warsteiner am Dienstag bis 24 Uhr nur 1 Euro. Hey. Geizige Preise da, hä? Und wie jeden Freitag nachher, kurz nach den Nachrichten, nach 23 Uhr, kommt ihr schaltet's um in den Club, ja? Dann kommt's live von dort. Ihr wisst Bescheid? Und das ist der heißeste Club im Universum. Die coolsten der coolen dürfen sich da überhaupt anstellen. Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow! Wow! Wer fährt den heißesten Reifen? Bei wem ist ständig was los? Und wer hat immer den Durchblick? Ultra cool und furchtbar kultig. Hier ist der letzte Cowboy. Ich wollte viel mehr oktobermäßig mehr bringen. Oktoberfest. Ja, mei, was machen wir da? Robert! Ja. Ja, ja, ist es schon gut. In der Kärntner Straße, da singt einer Blowing in the Wind. Hat ein grünes Reckerl auf, steht da ganz verloren. Und der Stiefel, der schaut oben auf den armen Steirer. Wochenlang steh ich schon da, wochenlang klag ich mich an. Ich spiel mir die Finger wund, und sing sogar, da kommt die Sonne. Doch es ist zum Narrisch werden, keiner will mich singen hören. Langsam krieg ich wirklich nur, ich frag mich, was ich da tue. Ich will wieder heim, ich fühl mich doch so allein. Brauch kein großes Geld, ich will heim auf Fürstenfeld. In der Zeitung, da hab's geschrieben, allen ein schönes Wochenende, Nachtschwärmer. Was ihr wollt, ist uns. Kommenden Freitag ab 19 Uhr. Ab 19 Uhr. Stehen bleiben. Da geh ich gestern in Sophia. Fangt der Kerl an zum Rennen hier. Schwarze Lippen, kleine Haar. Da kannst ja Angst im Weg gebohren. Sag mal, Leute! Yeah! Ich will wieder haben. Ich fühl mich doch so. Baby, haben noch bisschen Feld. Niemals spüre ich mehr in Wien. Wien hat mich gar nicht verdient. Ich spüre höchstens noch in Graz. Sinabelkirchen und Stinaz. Ladies and Gentlemen, Hit Radio Ruhr. Einfach näher dran. Ja. Erwähnt, alle ein schönes Wochenende, eine schöne Woche. Euer Charlie 2000. Noch um eine halbe Minute, bitte. Eine halbe Minute. Eine halbe Minute. Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that, and do that? The world famous Asian show, Asian show, show. He's coming, he's here, have no fear. Take that trip away, then I'll go down, down, down, down. try to apprehend him. Don't try to apprehend him. Sorry about that. Goodbye and thanks. Aus Deutschland und der Welt. Hitradio Ohr. Die Nachrichten. Im Studio Stefan Schütz. Bundeskanzlerin Merkel muss heute im Gorleben-Untersuchungsausschuss Stellung beziehen. Es geht um Ungereimtheiten bei der Atommüllendlagersuche in den 90er Jahren. So soll die frühere Umweltministerin erklären, warum sie keine Prüfung von Alternativen zu Gorleben wollte. Die Opposition wirft Merkel vor, zulasten der Sicherheit eine Billiglösung angestrebt zu haben. Das zentrale Zwischenlager Gorleben ist das einzige in Deutschland, das hochradioaktives Material lagern darf. Im Bundestag geht es heute um den Jahresbericht des Wehrbeauftragten, um Gesetze zur Energie- und Stromsteuer und um das Mietrecht. Außerdem will die schwarz-gelbe Bundesregierung den Rentenbeitrag senken. Die SPD will das verhindern. Von 19,6 auf 19% soll der Beitragssatz sinken. Grund, die Rentenkassen sind übervoll. Ist genug angespart, muss das zurückgegeben werden. Arbeitnehmer und Arbeitgeber zahlen den Rentenbeitrag je zur Hälfte. Die SPD ist dagegen. Sie will das Geld lieber für schlechte Zeiten sparen. Mit dem Mietrechtsänderungsgesetz werden Mietminderungen verboten, wenn der Hauseigentümer renoviert, um Energie zu sparen. Den Einbau von dichteren Fenstern beispielsweise muss der Mieter tolerieren. Allerdings nur für 3 Monate und nur, wenn die Wohnung bewohnbar bleibt. Aus Berlin, Anja Stein. Heute beginnt die Schlichtung im Tarifkonflikt zwischen der Lufthansa und ihren Flugbegleitern. Das teilte die Kabinengewerkschaft UFO mit. Als Schlichter soll der Wirtschaftswissenschaftler Bert Rürup vermitteln. Die Gewerkschaft fordert unter anderem 5% mehr Geld für